Das nächste Stück singt der Werner. Steht bei Lufthansa immer hinter dem Monitor-Mischpult und hat gesagt, ich will auch mal singen. Ist überhaupt nicht wahr, ich bin dazu gezwungen worden. Nächstes Stück heißt Put It On. Ich muss noch ganz weiß singen. Yeah. Es wäre zu viel verlangt, wenn ihr noch vielleicht 1,50 Meter nach vorne oder 1,80 Meter geht? Nein? Gut. Ja. Nächste Nummer. Der Erste, der vorrückt, kriegt eine Flasche Bier. Jetzt ist zu spät, Zeit ist um. Zu spät. Nein. Tut mir leid. Also wir machen ernst. Ernst, hallo. Es sind noch genau, fünf Flaschen Bier hier vorne. Bier. Die nächste Nummer hat eigentlich nichts mit uns zu tun. Hat viel mit Afrika zu tun. Das kennt ihr alle aus dem Fernsehen, sehe ich an euren Gesichtern. Die nächste Nummer heißt Africa Unite.